Kompliment hört jede Frau so gern. Es ist für sie das Schönste, was es gibt auf unserem Stern. Ein kleines Kompliment ist mehr als Schmuck und Nerz. Es ist der goldene Schlüssel für ihr Herz. Immer wieder möchte sie es von dir hören. Diesen kleinen Wunsch sollst du ihr nie verwehren. Wie schön wird's für dich sein, wenn selig sie bekennt. An unserem Glück war schuld ein kleines Kompliment. Nichts ist so labil wie der Geschmack von einer Frau. Das weiß ein Mann ganz genau. Eines aber gibt's, was ihr zu jeder Zeit gefällt, gleich wo sie auch lebt auf dieser Welt. Ein kleines Kompliment hört jede Frau so gern. Es ist für sie das Schönste, was es gibt auf unserem Stern. Ein kleines Kompliment ist mehr als Schmuck und Netz. Es ist der goldene Schlüssel für ihr Herz. Immer wieder möchte sie es von dir hören. Diesen kleinen Wunsch sollst du ihr nie verwehren. Wie schön wird's für dich sein, wenn selig sie bekennt, an unserem Glück war schuld ein kleines Kompliment.